hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Schweiz! Die Schweiz ist bei der Volksabstimmung gegen eine Masseneinwanderung. Dabei sind die Einwanderer eine Minderheit und statt Freizügigkeit gibt's Fremdenfeindlichkeit. Sie bauen einen Zaun um sich aus Stacheldraht und Stein. Jede Straße nur hinausführt, du kommst da niemals rein. Sie bauen einen Zaun um sich, nur für sich. Deutschland! Der ADAC-Präsident ist rausgeflogen. Der Genmais kommt in EU-Boden. Der Mais ist verkommen. In nem Tierpark. In nem Tierpark. In Dänemark. In Dänemark. Wird ne Giraffe geschlachtet und verfüttert. Guten Appetit auf die Schlachtbank, Giraffe. Der Zoo wird gefegt. Der Zoo wird gefegt. Hauptsache, die kommt nicht in die Lasagne. Spaß einfach. SWR 3.